Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Andcasten. Diesmal die Folge 86. Und auch diesmal ist wieder der Markus dabei. Es freut mich sehr. Und er sagt uns auch was über die Mobile World Congress. Das ist wirklich schlimm hier. Ich glaube, ich werde das nie richtig lernen, ja, das ist korrekt zu sagen. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich auch noch einen Test von einem 2800 mAh Akku für Nexus S und jede Menge News für euch, also bleibt gespannt. Aber jetzt erstmal der Beitrag vom Markus. Ja, auch von meiner Seite an dieser Stelle herzliche Grüße an alle Hörer des Andcasts und ja, ich bin auch heute wieder mit dabei. Mit zunächst einmal einem kurzen Nachtrag zum HTC Velocity 4G. Das ist das LTE-Handy, um das es ja bei meinem Beitrag letzte Woche schon gegangen ist. Das LTE-Handy, das seit dem 1. März bei Vodafone erhältlich ist, zunächst in Düsseldorf, ab 1. April dann auch bundesweit. Ich habe das Gerät mittlerweile auch mal im Telekom-Netz getestet und dabei festgestellt, ja, dass das Gerät wohl eher keine Kaufempfehlung ist, selbst wenn man bereit ist, die hohe Summe zu zahlen. Denn das HTC Velocity 4G unterstützt nur die LTE-Frequenzbereiche um 800 und um 2600 MHz. Für Vodafone-Kunden ist das kein Problem, denn Vodafone arbeitet nur in diesen Bereichen. Steckt man allerdings eine Telekom-SIM-Karte in das Gerät, es verfügt über keinen SIM oder Netzlog, das heißt, man kann die Karte an sich betreiben, dann hat man auf dem Land problemlos Empfang. Sobald man sich in die Städte begibt, geht nichts mehr. Denn in ländlichen Regionen verwendet die Telekom wie auch Vodafone und O2 die Frequenzen im Bereich um 800 MHz. Das sind die ehemaligen Fernsehfrequenzen, hat man vielleicht in den Nachrichten auch in den letzten Jahren verstärkt mitbekommen. Da ging es um die digitale Dividende. Genau das ist das, LTE auf 800 MHz, wo dann auch die drahtlosen Mikrofone Probleme bekommen haben, weil sie die gleichen Frequenzen früher genutzt haben. Ja, und diese Frequenzen werden natürlich vom HTC Velocity 4G unterstützt, nicht jedoch die von den Telekom LTE-Sendern in den Stadtgebieten genutzten Frequenzen um 1800 MHz. Zwar ist die Telekom wohl momentan der einzige deutsche Netzbetreiber, der auf 1800 MHz unterwegs ist, dennoch weiß ich nicht, ob man sich ein derart, ja, ich würde fast sagen, kastriertes Gerät zulegen sollte. Zukunftssicher ist zumindest was anderes und für 600 Euro vertragsfrei erwarte ich dann doch auf jeden Fall was anderes. Was gibt es denn an Alternativen? Und damit kommen wir dann auch zum Mobile World Congress. Der Mobile World Congress, der ja in der vergangenen Woche in Barcelona stattfand. LTE-mäßig gab es da noch gar nicht so viel für den europäischen Markt. Es gibt zwar immer wieder Handys, von denen man hört, die gibt's optional mit LTE, aber ob die dann auch in Deutschland mit LTE auf den Markt kommen, das ist wieder die Frage. Das kennen wir ja bereits vom Samsung Galaxy Nexus, das es ja auch in einer LTE-Version gibt, in Deutschland allerdings nur mit GSM und UMTS-Funkmodul. Definitiv angekündigt wurde auf dem Mobile World Congress ein LTE-fähiges Gerät von LG, das LG Optimus LTE. Das soll im Frühsommer oder im Sommer zumindest auf dem deutschen Markt erhältlich sein, bei Vodafone und auch bei O2. Denn O2 hat als zweiter Netzbetreiber nach Vodafone angekündigt, ab Juli ebenfalls LTE mit dem Smartphone anzubieten. Neben den ländlichen Regionen, in denen die Münchner aktiv sind, auch in einigen Städten, sind vor allen Dingen ja natürlich die großen Ballungszentren Deutschlands und O2 verspricht in dem Zusammenhang nicht nur die jeweilige Stadt zu versorgen, sondern auch das Umland. Da wurde als Beispiel zum Beispiel München genannt. Das soll dann sogar bis in den Augsburger Raum hineingehen. Ich muss sagen, ambitionierte Pläne von O2, denn zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet, und das ist die Region, die unter anderem auch dazugehören soll, da habe ich noch nichts festgestellt vom O2-LTE-Netz. Also wenn das bis zum Sommer laufen soll, das ist ja dann doch in 3-4 Monaten schon, dann haben die Jungs und Mädels da sicherlich noch einiges vor. LG Optimus LTE, für mich eigentlich auch das Highlight, wenn es um aktuelle LTE-Smartphones geht. Denn wie gesagt, weitere speziell für den deutschen, für den europäischen Markt gibt's momentan noch gar nicht. Da muss man wohl noch ein bisschen abwarten. Aber naja, gut, warten wir es mal ab. Was mich in dem Zusammenhang wundert, dass Vodafone ja auf der Pressekonferenz zum LTE-Smartphone-Start gesagt hat, ab April bereits soll es Geräte von weiteren Herstellern geben. Aber die waren zumindest in Barcelona nicht zu sehen. Was gab's in Barcelona ansonsten? Zunächst mal schockierende und vor allem von Seiten von Google sehr offene Aussagen zu den Verkaufszahlen von Android-Tablets. Ich meine, Smartphones, da sind wir uns alle einig, die werden sehr, sehr gut verkauft. Da ist Android wirklich Marktführer, weit vor iOS, vor Symbian, vor Windows Phone, vor BlackBerry und allem, was es sonst noch so gibt. Bei Tablets sieht es anders aus. Da wurden bisher nach offiziellen Google-Angaben maximal etwa 12 Millionen Geräte verkauft. Das ist natürlich nichts, wenn man bedenkt, dass das iPad von Apple sich alleine im letzten Quartal vergangenen Jahres etwa 15 Millionen Mal verkauft hat. Also da hat die Android-Plattform doch noch einiges nachzuholen. Google hat dann wohl auch gesagt, ja, die Konsumenten kapieren offenbar noch nicht dieses Gesamtkonzept Smartphone und Tablet im Prinzip aus einer Hand. Google hat aber auch die Kritik so ein bisschen an die Entwickler gerichtet, die noch sehr zögerlich sind mit HD-Versionen ihrer Apps. Das kennt man aber auch vom iPad, das war da anfangs auch so, dass man zwar die iPhone-Applikationen gezoomt verwenden konnte, aber es hat dann auch eine Weile gedauert, bis es eine richtig große Anzahl von Applikationen gab, die speziell für das 9,7 Zoll große iPad-Display hergestellt wurden. Bei Android ist es ähnlich. Ich meine, es kommt ja im Prinzip mehr und mehr auch an HD-Versionen in den Android-Market, aber es ist eben doch noch im Vergleich zur Vielzahl von Smartphone-Apps ist es doch noch verschwindend gering. Smartphone-Apps, da sind wir ja mittlerweile bei 450.000 im Android-Market. Ein paar Neuigkeiten, so ganz, ganz rudimentär, gab es auch zu Jelly Bean. Und im Prinzip wurde bestätigt, dass die Optimisten, die mit dem neuen System, mit Android 5 bereits im Frühjahr gerechnet haben, tja, dass die dann doch enttäuscht werden. Jelly Bean kommt dann wohl auch erst wieder im Herbst. Man wolle beim Jahresrhythmus bleiben, das zumindest die offizielle Aussage von Google. Wobei natürlich diese Frühjahrs-Euphorie auch so gemeint sein könnte, dass Google vielleicht im Mai, so wie es letztes Jahr mit Ice Cream Sandwich war, im Mai bereits einen ersten Ausblick gibt, was wird Jelly Bean bieten, wann ist es ungefähr verfügbar sein, dann könnte im Oktober dann eine Pressekonferenz mit Details im Prinzip stattfinden und wenige Wochen später ist dann das nächste Nexus-Gerät samt Jelly Bean auch verfügbar. Apropos nächstes Nexus-Gerät, da machen sich mittlerweile neben Samsung weitere Hersteller Hoffnungen, möglicherweise als Produzent in Frage zu kommen. Einerseits wurde auf dem Mobile World Congress LG als möglicher Produzent des Nachfolgers für das Galaxy Nexus gehandelt, aber auch HTC meinte, nee, da ist noch keine Entscheidung gefallen, wir wollen natürlich auch sehr gerne. Apropos HTC, die haben natürlich auch ihre One-Serie, jetzt nachdem es ja viele Gerüchte schon im Vorfeld gab, auf dem Mobile World Congress offiziell vorgestellt. Ich muss ehrlich sagen, was mir an diesen Geräten gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass nun auch HTC das iPhone in einem Punkt kopiert, und zwar mit dem fest eingebauten Akku. Das mag für den Normalkunden sehr schön sein, da ist dann kein Fach, das möglicherweise unbeabsichtigt aufgeht und wo möglicherweise Staub reinkommt oder sonst irgendwas. Für den Power-User, und dazu zähle ich mich auch, ist das ein ganz, ganz großer Nachteil, denn wenn ich den Akku nicht wechseln kann, dann laufe ich halt wirklich Gefahr, dass ich irgendwann spätestens nachmittags mit leerem Akku dastehe. Ja, das will dann heißen, man muss jede verfügbare Steckdose tagsüber aufsuchen und möglicherweise sein Handy nachladen. Oder man muss so einen ansteckbaren Akku verwenden. Sowas gibt's ja mittlerweile auch. Aber ich meine, wenn ich irgendwo in der Kneipe sitze, dass man das irgendwo dann auf den Tisch legt oder so, mag ja noch gehen. Aber in der Jackentasche ein Handy mit USB-Kabel und daran dann wiederum der Akku. Also das halte ich dann doch für weniger praktikabel. Insofern ist es schade, dass HTC nun auf diesen Zug aufspringt und dann auch den Akku fest integriert, hätte ich mir so nicht vorgestellt. Die ersten Quad-Core-Smartphones gab es auf dem Mobile World Congress zu sehen, unter anderem auch von chinesischen Herstellern. Muss man natürlich mal abwarten, wann die wirklich verfügbar sind, wie viel die Performance dann wirklich besser ist und ob man das momentan überhaupt schon braucht oder ob man sich mit Quad-Core, was natürlich entsprechend mehr Leistung benötigt, unnötigen Akku leer saugt. Das wäre ja theoretisch auch möglich. Was mich ein bisschen enttäuscht hat bezüglich Mobile World Congress, muss ich ganz ehrlich sagen, auch auf dieser Messe gab es kein einziges, also zumindest mir bekannt, kein einziges Smartphone zu sehen, das auch eine echte Tastatur hat, eine Hardware-Tastatur hat. Also die Zeit ist wohl leider wirklich mehr oder weniger vorbei. Ich muss ehrlich sagen, trotz Swipe und ähnlichen Features, trotz großen virtuellen Tasten auf einem HTC Sensation XL mit 4,7 Zoll oder Samsung Galaxy Nexus mit 4,65 Zoll, muss ich ehrlich sagen, ich kann mich daran, zumindest zum Schreiben längerer Texte, nach wie vor nicht gewöhnen. Also ich lobe mir entweder meinen alten BlackBerry oder mein Dell Venue Pro mit Windows Phone oder auch mein Motorola Milestone 2, wo ich halt eben noch eine echte Tastatur zur Verfügung habe. Darauf kann man dann doch auch unterwegs mal längere Texte schreiben, aber ich fürchte, das braucht kaum noch jemand, weil die Leute, die dann wirklich produktiv arbeiten wollen, nehmen wahrscheinlich heutzutage lieber einen Laptop mit. Es gibt ja auch relativ kleine Netbooks mittlerweile, sodass das auch nicht so ins Gewicht fällt. Aber für das schnelle Bloggen zwischendurch, muss ich sagen, fand ich immer ein tastaturbasiertes Gerät sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, es scheint auszusterben. Schade, dass Motorola zum Beispiel das Droid 4 nicht nach Europa bringt. Was es noch gibt, ist das Samsung Galaxy Y Pro, was aber auch eher von den sonstigen Eigenschaften her ein Einsteigergerät ist, ist ja auch so für roundabout 150 Euro zu bekommen, wobei davon soll es ja demnächst eine Version geben, die kann man sich durchaus mal näher betrachten, nämlich das Samsung Galaxy Y Duos, und das spricht für Dual-SIM. Das soll es demnächst geben. In Russland und in Griechenland zum Beispiel ist es bereits auf dem Markt. Das ist ein Android-Smartphone, sieht ähnlich aus wie ein BlackBerry mit Display oben und Tastatur unten, und man kann zwei SIM-Karten reinstecken, und das finde ich immer ganz interessant, weil dadurch hat man beispielsweise die Möglichkeit, ja, entweder geschäftliche und private Gespräche über zwei verschiedene Anschlüsse abzuwickeln, ohne gleich zwei Handys mitzunehmen. Oder nehmen wir zum Beispiel jemanden, der im Grenzgebiet wohnt zu einem Nachbarland, der kann dann SIM-Karten aus beiden Ländern verwenden und im Endeffekt ohne Roaming telefonieren. Ansonsten ist es vielleicht auch interessant für Leute, die, ich sag mal, noch in einem längerfristigen Laufzeitvertrag drin sind, aber die sagen, ach, diese oder jene Discounterkarte hat dann doch den oder jenen Minutenpreis in ein bestimmtes Netz oder zum Beispiel innerhalb der Community, der dann für mich interessant wäre, und dann hat man eben die Möglichkeit, diesen zweiten Tarif im gleichen Handy zu betreiben. Deswegen muss ich sagen, Dual-SIM eigentlich eine feine Sache. Schön, dass es da mittlerweile auch auf Android-Basis einiges gibt. Von Pearl gibt's ja auch das ein oder andere Gerät, das SimValley SP40 Edge hatte ich auch für einige Monate in Betrieb zum Beispiel, muss ich aber sagen, 460 MHz Prozessor, das ist natürlich für die heutige Zeit dann wirklich zu wenig. Es gibt dann einen Nachfolger, der kann dann auch UMTS, SP80 3G, hat den Nachteil, dass der Akku, ja, Bedarf bei diesem Gerät doch sehr, sehr groß ist, und es gibt noch ein SPX5, und das hat dann wirklich ein, ja, 5 Zoll Display, ist ähnlich aufgebaut, sieht nur ein bisschen billig aus, aber ansonsten ähnlich wie das Samsung Galaxy Note, und da muss ich sagen, ja, das ist wohl nur zusammengeklebt, der Rahmen, und insofern eigentlich ein No-Go, dieses Gerät. Ja, Samsung Galaxy Note, das wäre dann noch ein kurzes Stichwort zum Mobile World Congress. Samsung hat ein Galaxy Note mit 10,1 Zoll Display, also ein Touchscreen, vorgestellt. Zusätzlich ein neues Galaxy Tab 2 mit 10,1 Zoll großen Touchscreen, und da muss ich mich allerdings fragen, wo ist im Endeffekt der Unterschied? Okay, beim Note ist dann wieder der Stylus dabei, wo ich dann wie auf früheren Windows Mobile Geräten dann praktisch, ja, auf dem Gerät rummalen kann, aber ich meine, diese Funktion hätte man ja auch dem normalen Galaxy Tab mitgeben können. Also insofern muss ich sagen, an der Stelle verstehe ich die Philosophie von Samsung nicht so ganz, warum man da gleich zwei verschiedene Geräte auf den Markt gebracht hat. Ansonsten Galaxy Note, wie wir es kennen, mit dem 5 Zoll Display, hat sich mittlerweile, das ist auch eine News der Woche, 2 Millionen Mal verkauft, und das finde ich ganz ordentlich für ein Gerät, das ja doch eher einen Nischenmarkt bedient. Das war's dann für diese Woche von mir. Ich gebe zurück an den Rio, und ich denke mal, demnächst hören wir uns hier im Antcast wieder. Herzlichen Dank, Markus, für deinen Beitrag von dem Mobile World Congress. Wow, 2012. Zu dem Galaxy Note 10.1 mit dem Stylus Und so, da sage ich nachher noch was drüber in der News. Ich glaube, ich weiß, warum Samsung das gemacht hat. Mit zwei verschiedenen Tablets, 10,1 Zoll. Aber ich komme später drauf. In der Tat, auch du hast hier was angesprochen, und zwar das Thema HTC mit den integrierten Akkus. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich für Power-User, denn ohne dass man einen Akku austauschen kann oder vielleicht sogar einen stärkeren Akku reinmachen kann, ist es natürlich sehr, sehr schlecht für Leute, die dauernd unterwegs sind und viel, viel das Handy nutzen. Das wäre damit zum Beispiel nicht möglich, was ich jetzt mit dem Nexus S gemacht habe, nämlich hier einen 2800 mAh Akku reingesetzt. Und zwar ist das, ja, also es ist ein No-Name-Produkt, ganz klar. Der Akku hat mich also knapp 11 Euro gekostet, inklusive einer austauschbaren Rückschale. Erstmal das Negative. Das Negative ist, die Schale, die Rückschale passt nicht genau. Also ist schlampig verarbeitet, definitiv, ja. Die geht nicht ganz drauf. Das heißt, ich hatte das Teil mit Föhn, mit dem Föhn schön warm machen müssen, damit es ein bisschen ausdehnt. Dann konnte man es drauf machen, ja. Aber dann, als ich es dann wieder zusammengezogen habe, beziehungsweise als richtig kalt wurde, das Gehäuse, dann ist es auch an einer Stelle zum Beispiel ein klein wenig aufgeplatzt. Nicht stark. So, das sieht man also so nicht, wenn man nicht genau weiß, wo man gucken muss. Aber die Halterungen neben an der Seite sind etwas abgesprungen, weil es eben den Druck nicht ganz standgehalten hat. Des Weiteren musste ich tatsächlich auch noch ein bisschen den Anschluss frei feilen für das Ladegerät. Warum diese Schale genutzt werden muss, dürfte auf der Hand liegen, denn der 2800 mAh Akku ist natürlich viel größer. Da komme ich auch noch später in den Community-Geschichten drauf, in den Community-News. Das wie bestellt, ja, hat da nämlich jemand was gefragt. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Und gut, also dieser Akku ist natürlich dicker als der normale Akku, deswegen braucht man diese Rückschale. Die Rückschale hat auch keine NFC-Antenne drin, also da kann man NFC dann vergessen. Ja, mit dem Nexus S. Ein bisschen ärgerlich ist es. So viel zum Negativen. Das ist schon eine ganze Menge negativ. Und für die meisten wird es wohl an dieser Stelle beschlossen sein, dass sie das nicht machen. Ja. Gut, die Alternativen sind klar. Es gibt auch Austauschakkus von bekannteren Marken. Ich habe dann beim Preispunkt von 69 Euro aufgehört zu gucken. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Das ist klar, mache ich nicht. Fertig, ja, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das Positive bei diesem Austauschakku ist, der Akku selbst ist gut. Der ist sehr gut. Und ich habe da auch einen Rekord eingefahren von der Laufzeit, ja, von dem Ganzen. Nämlich über 48 Stunden hat das Telefon durchgehalten, ja, und das mit richtiger Benutzung, also nicht nur irgendwie alles abgeschaltet oder sowas. Das kommt für mich natürlich nicht in Frage. Auch dazu sage ich später noch mal was. Bei mir ist GPS, WLAN immer angeschaltet, weil ich diese Funktion dringend brauche. WLAN ist ja nicht nur für die Verbindung mit dem stationären Funknetz wichtig, sondern auch für eine genaue Positionsbestimmung. Da komme ich auch noch später dazu. Hey, alles verschiebt sich auf später, nicht schlecht. Ja. Nein, aber das braucht man. Also, ich brauche es auf jeden Fall. Und deswegen ist das keine Option nie gewesen. Ich möchte alle Funktionen nutzen. Die müssen immer an sein. Und deswegen sind diese Zeiten auch keine, ja, sagen wir mal, Testzeiten, die man unter komischen Voraussetzungen eben zustande kriegt, sondern die sind richtig real. Und ich nutze das Teil auch oft, ich schalte es dauernd an, also ständig hier drauf gucken, mal wieder ein paar Minuten das machen und so weiter und so weiter. Und dennoch habe ich glatte 2 Tage, 6 Stunden, 58 Minuten geschafft. Ja, und da war noch 1% drauf, so habe ich dann den Screenshot gemacht und das war dann auch gut soweit. Ja, ja, von der Leistung her, vom Akku, kann ich mich absolut nicht beklagen. Logischerweise braucht natürlich auch die Ladezeit länger. Die Ladezeit ist länger, definitiv. Das ist ja aber ganz logisch. Und ich sag mal, für so eine große Laufzeit ist es auch okay. Also 2800 mAh ist nicht ganz das Doppelte von der Leistung, die dein Standardakku hat, der 1500 mAh. Komischerweise kriege ich aber locker doppelt so viel Standby-Zeit oder Nutzungszeit heraus, was mich sehr verwundert hat. Das ist normalerweise nicht logisch, wenn da jemand vielleicht ein Elektroniker oder so eine Erklärung dafür hat, warum das so sein kann. Ich kann mir es nicht erklären. Vielleicht hat der alte Akku ein bisschen, in Anführungszeichen alter Akku, ja, das ist noch nicht mal ein Jahr alt. Vielleicht hat der schon eine gewisse Toleranz nach unten gehabt und der hier hat vielleicht eine gewisse Toleranz nach oben und so, dass da vielleicht vorher nur 1400 mAh effektiv zur Verfügung waren. Hier stehen eben noch die komplette 2800 mAh zur Verfügung. Im Jahr ändert sich das auch, dass der Akku dann eben auch etwas schwächer wird und dann eben nicht mehr doppelt so lange hält. Also, auf jeden Fall, so ist das mit diesem Teil. Ich würde jetzt gerne sagen, ich empfehle euch den Akku. Angesichts eben der Verarbeitung mit der Rückschale muss ich da noch eben einen Abstrich machen. Es ist sicherlich nicht dann für jeden geeignet. Also für die Leute, die nicht vor Basteln zurückschrecken, ja, und feilen und so. Also nicht am Handy, sondern an der Schale ist es sicher kein Problem. Aber die anderen sollten vielleicht lieber die Finger davon lassen. Es ist natürlich, das Handy ist natürlich auch um einiges dicker. Das stört in der Praxis nicht so arg. Ich finde, es liegt sogar noch besser in der Hand als vorher. Sieht aber halt nicht mehr so flach aus. Ne? Das ist auch klar. Ja, also. Wer vielleicht da noch eine Idee hat, wo man solche Rückschalen alleine herbekommt, die vielleicht ein bisschen besser verarbeitet sind für diese größeren Akkus, da bin ich auch für einen Tipp sehr dankbar, weil ja, das wäre vielleicht eine Alternative dann noch. Ja, also so viel zu dem Akku und jetzt kommen wir dann zu den News. Klar, auch bei mir steht alles im Zeichen des Mobile World Congress 2012. Und ich habe so ein paar andere Sachen noch auf meinem Radar gefunden. Das Sony Xperia P ist dort groß präsentiert worden. Sony hat eine ganze Reihe von Geräten gezeigt, neue Xperia-Geräte. Was natürlich den Gerüchten, dass Sony Android den Rücken kehren will, ja, also natürlich massiv in den Hintern tritt, ja, ganz klar. Sony hat quasi alles, was sie gezeigt haben, war mehr oder minder auf Android basierend. Übrigens wie bei auf der ganzen MWC auch Android wieder total dominiert hat. Ja, überall ging es nur um Android. Android City hat es gegeben. Das war übrigens das, was wir uns so den Kopf drüber zerbrochen haben, was da so auf der Seite so gezeigt wurde. Ich habe spekuliert, hat das was mit dem Android at Home zu tun. Das war nicht der Fall, das war so ein Vorgeschmack auf die Android City, die es auf diesem Kongress gab. Und jedenfalls hat Sony dort das Xperia P vorgestellt, unter anderem hat das Teil einen 4 Zoll TFT-Display, 960x540 Bildpunkte Auflösung. Diese Sony White Magic Technologie kommt da zum Einsatz. Das heißt, dass das Bild von den Kontrasten her deutlich besser sein soll. Leider Android 2.3 Gingerbread noch drauf. Ein Upgrade auf ICS darf man erwarten, aber trotzdem ist es mal wieder unverständlich. Ja, ich kann es nur immer wieder betonen. Machen sich damit keinen Gefallen. Dann ein Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz, 1 GB RAM, 16 GB bereits eingebauter Speicher. 8,1 Megapixel Kamera mit Autofokus und LED Flash. Da kann man gespannt sein auf die Qualität, weil Sony verbaut zumindest mal Kameras, die über dem Durchschnitt liegt, was so bei normalen Handys eben eingebaut wird. Auch eine Front-Facing VGA-Kamera ist drin. Es ist eine HD-Videoaufzeichnung mit 1080p. Ja, und 1300 mAh Lithium-Ionen-Batterie. Man muss dazu sagen, die Sony-Geräte sind relativ batteriesparend. Ja, und da komme ich auch nochmal später drauf zu sprechen. Immer alles später, später, später. Ihr seht schon, der Community-Teil wird wahrscheinlich etwas länger werden nachher. Ja, dann, was mich noch interessiert hat, es gab, oder es hat eigentlich jetzt nichts mit dem World Mobile World Congress zu tun. Ich sag's jetzt trotzdem einfach mal rein. Ja, ich habe darüber auch einen kleinen Artikel geschrieben. Und zwar, es geht um den Dolphin Browser HD. Da wurde jetzt eine neue Version vorgestellt mit dem Dolphin Browser HD Sonar-System. Das Sonar-System ist eben so eine Art Spracherkennung, mit dem man aber den Browser, den Dolphin Browser, komplett steuern kann. Also, wer es noch nicht kennt, Dolphin Browser ist einer der besten Browser, die es gibt. Wer den noch nicht probiert hat, der ist selbst schuld. Also ich finde, der schlägt Chrome um Längen, sorry, dass ich das jetzt deutlich sage, auf dem Android-Gerät. Funktioniert auch und ist auch nicht mehr Beta und hat keine 50 MB, sondern ist sehr schlank und rank programmiert, effektiv und schnell. Aber diese Spracherkennung, die funktioniert ja alles andere als gut. Ich habe es auch schon erwartet, weil ich eben für Spracherkennung oder gegenüber Spracherkennung ziemlich skeptisch bin, dass es nicht ganz so gut hinhaut und dass man eben natürlich schneller ist, wenn man die entsprechenden Shortcuts und so weiter sich anlegt und damit arbeitet. Aber das hat mich dann doch etwas verwundert. Also teilweise muss man über eine Minute warten, bis das, was man gesagt hat, erkannt wird. Ich schätze mal, dass da entweder ein Bug vorliegt oder dass die Server momentan von der Firma dermaßen überlastet sind, falls sie die Spracherkennung selbst machen. Ja, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber das Problem ist, dass auch die Spracherkennungsqualität her absolut nicht okay ist. Also da wird selbst oft ein normales Weather nicht richtig verstanden. Ja, und während das zum Beispiel bei der eingebauten Spracherkennung selbst unter Froyo einwandfrei funktioniert, einwandfrei verstanden wird, ohne jegliche Probleme, wird es hier überhaupt nicht verstanden manchmal. Entsprechend schlimmer ist es dann natürlich sogar noch, wenn man nach Webseiten sucht. Ja, also ich habe Navigate Google probiert. Navigate Google. Und nach über einer Minute habe ich da auf Cancel geklickt, weil das mal wieder nicht erkannt hat. War halt abends, anscheinend war da gerade viel los. Ja. Sag ich mal, exotische Seitennamen kann man komplett vergessen. Also ein Navigate RioCentral.info kann man komplett vergessen. Ja, das wird überhaupt nicht erkannt werden. Aber das kann man auch keinen Vorwurf machen, weil das ist ja kein reguläres Wort in dem Sinne. Gut. Also es ist viel zu langsam. Ja, die Idee ist gut, man schüttelt das Gerät und dann spricht man eben seinen Befehl rein. Ja, muss nicht direkt an den Mund halten, sondern kann auch so reden. Und dann wird eben der entsprechende Befehl ausgeführt. Da kann man zum Beispiel aufrufen, Bookmarks oder suchen, ja, oder eben Seiten öffnen, ja, und so weiter und so weiter. In der Theorie wäre dann eben zum Beispiel ein einfacher Befehl Bookmark und dann wird die Bookmarkliste geöffnet oder Open Facebook wird sie in der Beschreibung steht ein Beispiel, ja, und dann wird eben Facebook geladen etc. etc. etc. Nur in der Praxis funktioniert es eben nicht so. Ja, sehr schade. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Wie gesagt, ich vermute, das ist ein Bug oder die Server sind total überlastet. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen überarbeitet wird. Die Idee ist, wie gesagt, gut, aber hat Potenzial, aber da muss noch auf jeden Fall einiges dran gearbeitet werden. So, zurück zum Mobile World Congress. Es gab tatsächlich ein Galaxy Note 10.1. Das hatte Markus ja auch schon erwähnt. Und es gab eben ein Galaxy Note 10.1 und ein Galaxy Note 10.1 mit Stylus und ein Galaxy 10.1 ohne Stylus. Und Markus hat gefragt, warum, ja. Ich kann mir schon vorstellen, wieso. Bei der Schelte, die letztens in der Presse abging, vor allem in den USA, wegen dem Galaxy Note, ja, das Telefon hier, weil das einen Stylus hat. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass hier Samsung lieber kein Risiko eingehen will und zwei Geräte bringt. Einmal ohne Stylus, der auch nicht mit einem Stylus funktioniert, offenbar. Und einmal mit Stylus, bei dem man auch den Stylus benutzen kann. Man muss ihn aber nicht benutzen, ja, um das immer wieder vorneweg zu sagen. Das hat nichts mit resistiver oder kapazitiver Display-Technologie zu tun. Das sind beide kapazitive Display-Technologien, nur eben bei dem einen kann man einen Stylus benutzen, bei dem anderen kann man keinen Stylus benutzen. Offenbar hat Samsung Angst, dass, wenn man einen Stylus benutzen kann, dass das Gerät eben nicht mehr so sexy ist. Ja? Und dass die Leute dann so, haha, guck mal, da braucht man einen Stylus, haha, back to 1995 oder was. Ja? Und drehen komplett durch, so wie das in der Presse auch lächerlicherweise stattgefunden hat, wie die sich ausgelassen haben über diesen Stylus. Dabei hat der Stylus meiner Meinung nach durchaus seine Berechtigung, nämlich man kann auf keinen Fall so genau zum Beispiel Zeichnungen anlegen oder markieren wie mit einem Stylus. Also ohne Stylus ist das absolut nicht so möglich. Das ist ja ganz logisch, weil der Finger ist einfach viel zu dick, ja, um ganz feine Linien zu machen. Das muss man dann also abschätzen, so der Mitte der Mitte des Fingers eben zum Beispiel. Ja. Also, deswegen, der Stylus hat seine Berechtigung und wird noch mehr Berechtigung bekommen, sage ich mal, nämlich je mehr mit diesen Geräten auch gemacht wird. Und eine handschriftliche Notiz ist eben schneller als hier mit der Onscreen-Tastatur rumtippen oftmals. Ja, und man kann dazu eine Zeichnung eingeben, eine Skizze etc. und kann das Ganze dann schnell verschicken. Ich habe das schon mal erwähnt. Aber wie gesagt, ich glaube, das wollte Samsung damit eben vermeiden, dass die Leute dieses Galaxy Note 10.1 nicht kaufen beziehungsweise kein Samsung Galaxy Tab kaufen, nur weil es eben ein Stylus nutzen kann. Ja, das hört sich verrückt an, ist auch verrückt, aber ihr wisst ja, marketingmäßig, ne, kann das dann natürlich eine ganz große Rolle spielen. Also, was soll's. Das Galaxy Note 10.1 an sich fand ich auch ziemlich interessant. Der Markus hat ja auch schon das erwähnt. Android 4.0 wird drauf sein und sieht schön aus. Ich habe noch einen zusätzlichen Artikel verlinkt, da könnt ihr da mal reinschauen. Deswegen möchte ich jetzt da gar nicht weiter drüber reden. Die 3-Megapixel-Kamera hinten ist doch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Das muss schon noch loswerden. Ja, also, naja, also da müsste doch wirklich mehr drin gewesen sein, aber vermutlich wird dieser Kamera halt auch keine große Priorität da entgegengesetzt. Ja. Und ja gut, der 1,4 GHz Dual Core Exynos Chip, der ist wiederum recht beeindruckend, der darf man gute Leistung erwarten. Ja. Die S-Pen Technologie hat sich ja schon bewährt und sicherlich kann ich mal vorstellen, wurde die eben nochmal für das Galaxy Note etwas verbessert. Man sieht ganz klar in den Videos, die in dem Artikel sind und in den Bildern, dass der Stylus natürlich größer ist, viel größer als der von dem Galaxy Note Telefon. Ja, ja, deswegen gehe ich jetzt gleich mal weiter. Das HTC One X, ja, das ist ein wunderbares Gerät. HTC hat eine neue Linie, nämlich die HTC One-Reihe, ja, und das ist das leider, was der Markus gesagt hat, ohne einen wechselbaren 1800 mAh Akku, also den kann man nicht tauschen, damit natürlich eine riesen Problem für die Leute, die länger unterwegs sind, ohne Möglichkeit, das Teil aufzuladen. Ja, die anderen Daten sind aber beeindruckend. 4,7 Zoll Display LCD, Super LCD 2, mit 720 mal 1280 Spielpunkten. Gorilla Glass wird Verwendung finden, Android 4.0 von Anfang an drauf, auf jeden Fall. Und jetzt der das Schlimme, Sense 4.0 auch drauf. Nein, nicht schlimm, aber ja, auch ich sage auch noch zu Sense was gleich. Aber jetzt machen wir erstmal mit den Daten weiter. Quad-Core 1,5 GHz, Tegra 3 Prozessor, Tegra 3 Prozessor oder der Qualcomm Snapdragon Prozessor. Und tja, woran hängt das? Und zwar an einem LTE. Ja, da gibt es also Versionen mit und ohne LTE und je nachdem ist da eben Quad-Core 1,5 GHz Tegra 3 Prozessor drin oder ein Qualcomm Snapdragon Prozessor. Auch eine Graphic Processor Unit ist ja separat aufgeführt an ULP GeForce. Ja, das sollte genannt werden, finde ich interessant. Eine GeForce GPU drin, wow, wow, wow, man darf sich freuen. HTC Image Sense, was immer das ist. 1 GB RAM ist jedenfalls drin, 32 GB sind eingebaut, 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite mit LED Flash und Autofokus, 1,3 Megapixel Frontkamera, Bluetooth 4.0, NFC kann es auch, wunderbar, auch das soll heutzutage drin sein. Beats Audio Technologie ist ebenfalls mit dran. Und damit ist das Teil eines, was ich sage, das wird auf jeden Fall so im oberen Bereich mitspielen. Das hört sich alles sehr, sehr gut an und wenn das HTC nicht groß verbockt, dann wird es wohl eins der besten Android-Geräte werden in der nächsten Zeit. Da darf man wirklich gespannt sein. Das HTC Sense 4.0, da scheinen sich jetzt die Gemüter etwas zu spalten, wie immer bei dem Thema HTC Sense. Das Sense 4, interessant ist, dass der HTC Chief Product Officer Koji Kodera, ja, hat jetzt tatsächlich zugegeben, dass Sense viel zu aufgebläht ist und dass es richtig schon ich sag's mal etwas salopper, damit man das richtig versteht, dass es zu gemüllt wirkt. Ja, und da hat er auch verdammt nochmal recht. Also wenn man da guckt, was da schon standardmäßig auf dem Screen geklatscht ist, da kann man mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen. Ja. Es ist einfach zu viel integriert worden in dieses Sense und das scheint jetzt auch dieser Product Officer da erkannt zu haben und kündigt an, dass eben das HTC Sense 4 wieder deutlich abgespeckt ist und die, jetzt kommt es wieder die Einschränkung, was er damit meint, ja, dass eben, er sagt, dass sie 4 oder 5 Icons auf dem Bildschirm hatten, bevor der Kunde überhaupt eine Chance bekommen hat, eigene Sachen da drauf hinzuzufügen und dass sie damit jetzt eben wieder mit der HTC One Range zurückgehen auf den Stand von Sense 2. Ja, aber das heißt hoffentlich nicht nur, dass jetzt nicht nur ein paar Icons vom Screen verschwinden, sondern das heißt hoffentlich, dass auch das gesamte System an sich abgespeckt wird. Das muss nämlich dringendst gemacht werden. Also die Größe von dem HTC Sense ist katastrophal. Das ist Wahnsinn. Wenn die Geräte an sich nicht schon dauernd mehr Leistung bekommen würden, dann wäre das HTC Sense so schon gar nicht mehr lauffähig. Das verbraucht einfach viel, viel, viel zu viel Speicher. Da hat man ein super schnelles Telefon, normalerweise. Dann ist das HTC Sense drauf und dann hat man auf einmal nur noch ein gutes Telefon, weil der Rest von der Rechenzeit und vom Speicher eben drauf geht für eine Oberfläche, die eigentlich ja, im Hintergrund sein sollte und keine Rolle spielen sollte bei der Performance, großartig. Zumindest nicht schlechter sein soll als die Performance, die standardmäßig kommt. Im Gegenteil, wenn da so eine Firma was besonders macht, dann erwarte ich, dass die besser ist von der Leistung, von der Geschwindigkeit her, als die Originaloberfläche. Und wenn das nicht geht, dann Finger weg davon und die Originaloberfläche lassen. Und Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass sie zumindest mal ein Problem erkannt haben. Ich hoffe, dass die sich da jetzt nicht auf diese Icons da einschießen oder hier die unwichtigen Sachen angehen und vielleicht hier nur ein paar Widgets rausnehmen. Die müssen das System von Grund auf überarbeiten. Das bedeutet, das System muss megabyte-mäßig schlanker werden, viel, viel schlanker werden. Ja. Und auch schneller werden. Ja. Und ich hoffe, dass diese Abmagerungskur da dann sich deutlich bemerkbar macht in den weiteren, bei den weiteren Geräten, die rauskommen. Nochmal, also die HTC One-Reihe, ja, weder eine wechselbare Batterie noch einen SD-Card-Slot. Also auch hier wieder eine Firma, die den Weg einschlägt und keine SD-Kartenerweiterung mehr gibt. Findet ihr, dass das wichtig ist, SD-Karte-Erweiterung? Ich meine, bei den heutigen Cloud-Diensten ist es überhaupt noch notwendig, dass man viel Speicherplatz braucht auf der SD-Karte? Braucht man die? Also, bei meinem Nexus S habe ich sie bisher noch nicht vermisst, obwohl er nur 8 GB Speicher drauf hat. Das ist ja relativ wenig zum Vergleich. Das HTC hat eben 32 GB mit eingebaut. Meine Musik ist eben größtenteils nicht mehr auf dem Handy, sondern eben bei einem Cloud-Dienst und auch andere Dokumente habe ich auf verschiedenen Diensten drauf, unter anderem auch zum Beispiel Dropbox. Ja, ich nutze zwar jetzt hauptsächlich, wie heißt das nochmal? Oh, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Box.com heißen die jetzt, genau. Früher Box.net. Da habe ich ja schon letzte Woche gesagt, da gibt es 50 GB kostenlos für alle Android-Nutzer. Für alle HTC Sense 4.0 Geräte gibt es bei Dropbox 25 GB Speicher frei. Ja. Also auch da ist die Frage, ist das notwendig? Man hat 32 GB im Gerät eingebaut, bei einem HTC One X beispielsweise, und kriegt auch noch 25 GB Dropbox-Speicher dazu. Muss man da wirklich noch eine SD-Karte haben? Was meint ihr? Würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Ja, dieses Angebot von Dropbox, also ich werde das Gefühl nicht los, ja, hier zuerst bietet Box.com 50 GB kostenlos für alle Android-Nutzer, dann bietet Dropbox 25 GB für HTC Sense 4.0 Geräte. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die alle Angst haben, dass Google demnächst das G-Drive veröffentlicht und dann zu einem Schweinepreis und die ganzen Dienste sind dann obsolet quasi, weil die einfach nicht mehr mithalten können. Da sind sie aber selbst schuld. Seit Jahren wird zum Beispiel gerade bei Dropbox moniert, dass es einfach lächerlich ist, zu welchem Preis die wie viel Speicher anbieten. Ja. Und auch sonst ist einfach das Wort Unlimited muss dabei sein bei mir. Also es muss dabei sein, rein psychologisch, egal ob ich es jemals brauchen werde oder nicht. Ja. Ich möchte aber nicht hingehen, möchte 1 TB kaufen. Ja. Und was ist, wenn das 1 TB voll ist? Ja, was dann? Ja, das geht nicht. Das muss nach oben hin offen sein, weil Daten sammeln sich gut an. Es werden immer mehr Daten verbraucht. Früher hat man auch gesagt, ha, was braucht derjenige eine 20 Megabyte Festplatte? Das kriegt er nie sein Leben voll. Niemals. Ja. Und heute hat man 1 TB Festplatten gestapelt teilweise. Ja. Die Datenmengen, die anfallen, sind halt wesentlich größer durch höhere Grafikauflösung und so weiter. Ich sage nur beispielsweise, wenn man jetzt hier mit seinem Telefon Fotos macht, ist das ja alles wunderbar. Da kann man zigtausende Fotos auf so einen Account machen mit 25 GB, ja, also Wahnsinn. Aber wenn man dann zum Beispiel eben mit einer Digitalspiegelreflex im RAW-Format Bilder macht, dann sind diese 25 GB ruckzuck weg. Ja, ruckzuck. Also das muss man immer bedenken. Und auf jeden Fall ist es gut, weil ich meine, 25 GB Dropbox-Speicher kostenlos für HTC Sense, das ist wunderbar. Übrigens noch, wie gesagt, bis 23. März 50 GB kostenlos für alle Android-Nutzer bei Box.com, aber nur, wenn ihr die Android-App herunterlädt und euch von dort aus anmeldet und dann kriegt ihr das. Einfach, geht ganz unkompliziert, kommt gleich die Meldung, dass ihr 50 GB frei habt. Schöne Sache. Gut, was kommt schon? Ja, und nochmal HTC One X. Da wird nämlich eine Riesenspekulation gerade am Leben erhalten. Und zwar ist das HTC One X soll bei T-Mobile mit Stock Android 4.0 kommen, also ohne HTC Sense. Das wäre mal was. Es ist noch ein Gerücht, aber man darf nicht vergessen, es kam schon mal ein Stock-Android-Gerät von HTC heraus, nämlich das G1, ja, das erste Android-Handy. Das war ja von HTC und hatte eben die normale Android-Oberfläche. Und jetzt gehen eben diese Gerüchte um, dass es bei T-Mobile dieses Jahr eine Version geben soll vom HTC One X mit der normalen Android-Oberfläche. Warum das T-Mobile machen sollte oder warum das HTC machen sollte, ich weiß es nicht genau. Ich bin noch etwas skeptisch. Ich würde es auf jeden Fall hoffen. Das wäre wirklich sehr, sehr gut. Das würde mir wirklich sehr, sehr gefallen. Da wird es wirklich eine harte Konkurrenz zu dem offiziellen Google Phone, das dann eben rauskommt. Ich sage es einfach mal Google Phone, bei dem ja spekuliert wird, ob es jetzt wieder ein Samsung sein wird. Da sage ich mal absolut nein. Ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster, sage das nächste Google Phone offizielle, das nächste Nexus Phone wird kein Samsung sein. Ich würde sagen, es wird entweder ein LG. Motorola, ich glaube, das könnte zwar ein Motorola sein, aber ich glaube es nicht, weil da würden alle Firmen denken, ja, wir haben es ja gleich gesagt, jetzt tut Google eben Motorola bevorzugen. Deswegen glaube ich, trauen sich das nicht und deswegen machen die das nicht. So sage ich das mal. Oder eben das HTC. Und vielleicht wird ja hier die Spekulation aufgebaut, dass eben das neue Google-Telefon eben von HTC sein wird und dass das HTC One X sein soll. Gut, bis auf die nicht entfernbare Batterie, muss ich sagen, wäre das ja auch von den technischen Daten her ein absoluter Anwärter. Ich meine, Quad-Core, ja, und GeForce-Grafikprozessor und wow! Ja, das wäre technisch gesehen schon interessant für ein neues Nexus-Phone. Ja. Ist ja schlimm, jetzt rede ich schon wieder von einem neuen Nexus-Phone, wobei ist das Galaxy Nexus ja noch nicht mal so lange auf dem Markt. Aber tja, sorry Leute, das wird so weitergehen. Ja, die Entwicklung geht da voran und die wartet nicht, bis man das Gerät nicht mehr leiden kann oder so. Dann Andy Rubin stellt nochmals klar, Motorola bleibt neutral. Und deswegen sag ich, kann sich Google das rein psychologisch nicht leisten, dass das nächste Galaxy Nexus bereits ein Motorola ist. Ich finde, das ist unfair gegenüber Motorola, die ja weiterhin unabhängig arbeiten sollen. Ja. Aber so ist es nun mal. Also Da wären alle Firmen wie HTC, Samsung, LG und alle anderen wären ziemlich sauer, wenn die jetzt Motorola übernehmen würden. Und gleich nach dieser Übernahme wäre das nächste Google-Telefon ein Motorola-Telefon. Da würden alle sagen, seht ihr, wir haben es ja gleich gesagt. Ja. Und die wären ziemlich sauer. Andy Rubin hat nochmal deutlich gemacht, ja, dass das absolut nicht zu erwarten ist, ja, gegenüber der Frage, ob jetzt eben Motorola hier bevorzugt wird, hat Andy Rubin gesagt, I don't even know anything about their products, I haven't seen anything. They are going to continue building Motorola branded devices and it's going to be the same team doing it. Also das heißt, es wird keine große Veränderung geben, dasselbe Team arbeitet daran und er kennt noch nicht mal die Telefone, die hier in den ihren Portfolio momentan sind. Auf die Frage hin, ob eben dann nochmals nachgebohrt, ja, ob Motorola eben jetzt nicht doch noch irgendwie so eine kleine, so ein Anreiz für Google sein könnte, zu sagen, okay, jetzt machen wir auch die Hardware. Ja, also so wie bei Apple, ja, wir machen Hard und Software. Ja. Und Dann hat er gesagt, ich übersetze jetzt einfach mal, also selbst wenn ich komplett wahnsinnig wäre, ja, ich würde noch nicht mal daran denken, dass Motorola 90% und mehr Marktanteil haben könnte, um damit eben mit dem großen Feld von Android-Herstellern zu konkurrieren. Das wird einfach nicht passieren. Ja. So hat er das ausgedrückt. Und das hat was für sich, denn wenn Google jetzt sagen würde, ja, wir machen jetzt unsere eigene Hardware, dann müssten die ja auch sicherstellen, dass sie quasi den Markt auch beherrschen können. Und da kann ich ihm nur recht geben. Also bevor 90% Motorola Android-Telefone das Ganze, den Android-Markt beherrschen würden, da, nee. Also da wird eher Rotkäppchen den Wolf fressen. Habe ich schon wieder für eine Idee gehabt. Also auf jeden Fall, das wird nicht passieren. Ich glaube Google, ich glaube dem Andy Rubin, weil alles andere wäre Harakiri, ja, wäre Seppuku, ja, Selbstmord, das können die nicht machen. Das wäre das Ende für die Android, für das Android-Ökosystem. Das wird nicht passieren. Dann gibt es noch ein paar weitere Gerüchte über das Samsung Galaxy S3, das Flaggschiff, das neue, auf das auch gewartet wird von Samsung. Und zwar soll das gerüchteweise, ja, ebenfalls einen Quad-Core-Prozessor haben, 1080p Display. Ja, ja, richtig gehört. Also 1920 mal 1080 Pixel Display. Ich weiß zwar nicht, wie die das herstellen wollen, ja, aber mein Samsung stellt seine eigenen Displays her. Vielleicht haben sie es geschafft. Wahnsinn, das wäre natürlich eine Weltneuheit. Irre. Auf dieser Größe. Ja, und einen ein Gehäuse aus Keramik. Wow. Das wäre mal was Neues. Ja, vielleicht könnte man das endlich mal als Innovation von dem Gehäuse betrachten. Und Samsung wird ja immer vorgeworfen, dass es sich alles so plastikmäßig anfühlt. Ja. Und vielleicht könnten die das mit dem Keramikgehäuse da gut parieren jetzt, ja, diese Vorurteile, weil kann man schon vorstellen, dass es recht edel wirken wird. Ansonsten auch ein 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor, Samsung Exynos, ja, 4,8 Zoll Full-HD-Display, eben wie gesagt schon, mit 16:9 Aspect-Ratio, 2 Megapixel Front-Facing-Kamera und 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite. Vielleicht hoffentlich mal mit einem gescheiten Objektiv. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Gibt es als 4G LTE-Device und auch ICS, also Ice Cream Sandwich, soll drauf sein. Aber, Leute, ne, das sind alles mehr oder minder Gerüchte. Ja. Hier wird zwar behauptet, in diesem Artikel, ich habe ihn auch verlinkt, dass das schon ein ziemlich sicheres Gerücht ist, aber tja, das wird man erst genau beurteilen können, wenn es dann auch tatsächlich da ist. So, und jetzt noch was zum Freudentanz, ja, für schöne Party zu schmeißen. Ja. Die neuen Android-Zahlen sind da, ja. Ganz klar, ich würde jetzt am liebsten hier dieses Kraftwerk Nummern, Zahlen, Daten, Handel, ja, würde ich jetzt am liebsten einspielen, aber ja, dann wäre es wahrscheinlich die letzte Episode vom Uncast. 850.000 Geräte pro Tag werden jetzt verkauft. Also in allen Unkenrufen zum Trotz, es werden immer mehr Geräte pro Tag verkauft. Ja. Also ich hätte es ehrlich gesagt selbst nicht geglaubt, ja, aber ich sag's immer und immer wieder, irgendwann werden die Zahlen wieder sinken, weil die Zahlen sind so extrem hoch, es kann nicht immer so weitergehen. Und ich habe eben die Befürchtung, dass wenn dann die Zahlen irgendwann sinken würden, dass dann alle schreiben, das machen die sowieso andauernd, aber dann würden sie erst recht alle schreiben, Android sitzt auf dem absteigenden Ast. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, ja. Bei so einer Zahl, 850.000 Geräte pro Tag, ja. Wenn die Zahl auf 500.000 Geräte pro Tag runtergehen, werden die immer noch Marktführer. Unglaublich. Also Wahnsinn. 300 Millionen Telefone sind bereits verkauft worden. Ja, da kann man auch sehen, wie hoch das geht, die Kurve, ja, wie steil die nach oben geht. Und 450.000 Apps sind verfügbar. Ah, wow. Irre. Absolut irre. Was soll man da noch anders zu sagen, außer dass man sich die Zahlen auf der Zunge zergehen lassen muss. Genau. Ja. Und damit komme ich jetzt zum Community-Teil. Frage Rio. Genau. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut, die gemacht wurde hier. Und deswegen habe ich das aufgegriffen. Frage Rio. Und tatsächlich, der Steve K. hat gefragt, wie groß muss darf ein Smartphone-Display sein? Tja, unbegrenzt. Es darf unbegrenzt sein. Ja, das hat wieder das Galaxy Note gezeigt. Für mich selbst ist die Grenze, denke ich, bei 5 Zoll. 4,7 ist sehr, sehr gut. 4,8 ist auch okay. 5 Zoll ist die absolute Grenze bei mir. Das Galaxy Note hat beispielsweise 5,3 Zoll. Wird auch bei einigen im Phablet genannt. Ja, also eine Mischung zwischen Phone und Tablet. Ja. Aber letztendlich muss das jeder selbst für sich entscheiden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so das 4,8, was ich für absolut okay finde, für den anderen total irre groß ist. Ja. Deswegen, ich würde mal sagen, die Frage nach dem großen Display wird wohl auch beantwortet werden mit dem Stromverbrauch letztendlich. Das war dann die weitere Frage vom Ingo. Und zwar hat er geschrieben, hallo, ein Tag ist gleich ein Akku. Wann ändert sich das? Wann halten Akkus länger durch? Ich sag euch gleich, nie. Sorry, Ingo, nie. Es gibt einfach physikalische Grenzen, die kann man nicht sprengen. Ja. Es kann etwas optimiert werden bei den Akkus, klar. Somit, dass die nicht ganz so groß sind, aber trotzdem noch ein paar Milliampere drin haben. Das Problem ist halt, die Handys werden immer flacher, sollen immer flacher werden. Und deswegen müssen auch die Akkus immer flacher werden. Und aber die Leistung quasi behalten. Und da sind wir jetzt beim Problem. Die behalten die Leistung, aber die wird eben nicht größer, weil es eben physikalisch notwendig wäre, dass eben auch mehr Platz für den Akku gebraucht wird, wenn der Akku mehr Kapazität haben soll. Das kann man zwar so gut wie es geht optimieren, ja, das wurde aber auch halt schon ziemlich optimiert. Und deswegen wundern sich viele, ja, warum gibt es so keine Entwicklung bei den Akkus? Ja, vielleicht könnte man noch was rausholen, klar, es gibt immer wieder Tricks und so weiter. Aber das Problem ist eben, dass es auch da noch eine Kostenfrage ist. Man arbeitet ja zum Beispiel an Brennstoffzellen, ja, kleine Brennstoffzellen, die man durchaus in Handys einbauen könnte. Nur sind die entweder zu teuer oder zu groß. Und die werden irgendwann kommen und dann werden etwas längere Standby-Zeiten möglich sein. Wie lange, das lässt sich dann fragen. Außerdem ist noch nicht ganz geklärt, wie diese Akkus, diese Brennstoffzellen dann wieder aufgeladen werden können, wenn die recht lange Laufzeit dann aber verbraucht ist. Ja, das sind also viele, viele Probleme und deswegen sind die eben noch nicht so wirklich serienreif. Ja. Das Einzige, was man machen kann, ist eben so wie beim, wie ich jetzt eben hier mit dem Nexus gemacht habe, man holt sich einen größeren Akku. Dann wird das Handy größer und dann hat man längere Laufzeit. Das ist klar. Also bei mir ist jetzt ein Akku über 2 Tage bei guter Benutzung. Also ne, bei Rio-Benutzung. Das soll schon was heißen. Ne? Ja, inwiefern das dann eben sich in Zukunft noch ändern wird. Also ich sage es ganz ehrlich, ich bezweifle, dass das viel, viel besser werden wird. Das Einzige, was wirklich merklich verändert werden kann, ist, dass die Geräte selbst weniger Strom verbrauchen. Gerade diese Quad-Core-Prozessoren, da denkt man, die verbrauchen viel zu viel Strom, aber gerade das wird weniger Strom verbrauchen. Aber der größte Stromfresser ist eben sind eben die Displays. Ja. Die Displays, die brauchen halt riesen Mengen von Strom und auch hier neue Technologien, aber immer wieder mehr Strom, weil die ja mehr Pixel, größer und schärfer und was weiß ich noch alles. Und das geht halt alles auf die Batterieleistung und das nicht zu knapp. Ja, nicht zu knapp. Also das Display ist der Stromfresser. Nicht so der Stromfresser, sage ich gleich, weil ich habe hier weiter in dem Thread, da hat sich dann zu einer Diskussion ergeben, dass dann eben WLAN beziehungsweise GPS abgeschaltet wird. Also GPS kann ich euch versichern, das verbraucht so gut wie keinen Strom. Das könnt ihr immer anlassen. Ja, damit könnt ihr auch Grundfunktionen von Android nutzen, wie zum Beispiel Latitude. Latitude ist bei mir auch eingeschaltet. Und wenn ihr mal dann einen Location-Based Service braucht, dann müsst ihr nicht so lange warten, bis er eure Position ermittelt hat, weil er das im Cache-Speicher bereits so ungefähr gemacht hat. Ja. Gerade bei echten GPS-Ordnungssystemen, die einige Handys haben, dauert das dann wesentlich länger, wenn ihr einfach bei Bedarf GPS einschaltet. Ihr könnt das GPS anlassen, das verbraucht keinen Strom, solange keine App auf das GPS zugreift. Boom. Also das ist, braucht ihr nicht auszuschalten. WLAN ist so eine Geschichte, WLAN braucht Strom. Ja, wenn ihr in einem WLAN eingebucht seid, natürlich nicht. Da ist es viel, viel stromsparender, wenn ihr das WLAN benutzt. Sobald ihr aufs UMTS-Netz geht, geht die Batterie nur so runter, während ihr, wenn ihr im WLAN seid, hier kaum Strom verbraucht, was die Funkverbindung betrifft. WLAN braucht weniger Strom als UMTS. Draußen, klar, wird WLAN gescannt. Da wird nach WLAN gescannt von Zeit zu Zeit, ja. Und dann verbraucht das natürlich auch etwas Strom. Aber das ist wirklich überbewertet. Zumal auch hier WLAN gebraucht wird von dem Handy, um eine genaue, exaktere und schnellere Positionsbestimmung zu machen. Ja, das könnt ihr sogar sehen, dass wenn ihr Google Maps beispielsweise aufhabt und ihr habt WLAN nicht eingeschaltet, dann kommt eine Warnung, dass die Genauigkeit unter Umständen darunter leidet. WLAN wird genutzt zur Positionsbestimmung, deswegen sind auch mal die Wegen herumgefahren von Google und von vielen anderen Firmen, wo sich nur keiner darüber aufgeregt hat, die eben alle WLAN-Netze scannt, um dann eben darauf Rückschlüsse zu ziehen, wo ihr mit dem Handy gerade seid. Also hier, ne, WLAN und GPS angeschaltet lassen. Bei WLAN kann man es noch so in etwa verstehen, wenn man es ausschaltet. GPS ausschalten bringt gar nichts. Bluetooth ausschalten, definitiv. Und am besten auch gar nicht benutzen, weil wenn man Bluetooth benutzt, ist auch hier der Akku weg. Ja. Dann der Andreas hat noch geschrieben, dass er solche Stromsparprogramme wie Choose the Fanatic, sag's mal direkt, was für mich auf jeden Fall nicht in Frage kommt, sind Stromsparprogramme aller Choose Defender. Auch vom Flugzeugmodus halte ich persönlich wenig sinnvoll. Schließlich ist es Sinn und Zweck eines Handys, telefonisch erreichbar zu sein. Ja, also klar, der Flugzeugmodus, das schaltet natürlich alles ab, dann braucht man kein Smartphone mehr. Ja, da kann man ins Internet, dann kann man hat kein GPS, kein WLAN und ja, das war's dann. Also dann nimmt man ein uralt Klapp-Handy, ja, das wie auch der Ingo dann am Schluss gesagt hat, das hält dann über eine Woche und ja, dann kann man damit telefonieren. Ja, gut. Dann braucht man kein Smartphone, braucht man kein Android. Juice Defender, klasse, dass du das gesagt hast. Das ist nämlich genau sowas. Es ist nicht sinnvoll, Strom zu sparen, indem man Funktionen abschaltet. Dann braucht man eben auch kein Smartphone, wenn man diese Funktion nicht benötigt. Ja, ganz einfach. Und es kann nicht angehen, dass eben ein Telefon alle Funktionen abgeschaltet werden, damit es einigermaßen Laufzeit gibt. Das kann nicht sein. Wenn ihr mit der Laufzeit nicht zufrieden seid, müsst ihr dann entsprechend dann zum Beispiel so einen Ersatzakku holen, einen Zweitakku oder eben einen Austauschakku, der stärker ist. Aber das Abschalten von Funktionen ist, finde ich, keine Alternative. Ja, das ist echt schade, wenn man das machen muss. Ja, und das war's dann von der Community. Leider kamen diesmal gar keine Mails. Ja. Eins habe ich noch zu der letzten Folge, hat der Steve K. auch gesagt, danke auch an Markus. Das klang gut und war interessant, finde ich auch. Sehr schön. Auch dem Ingo hat der Gastbeitrag gefallen und der Mo hat sich mal gemeldet, ja, hat gemeint, da hast du ja einen genialen Alonecast hinbekommen, ja, gutes Wortspiel, Alonecast. Der Gastbeitrag war sehr erfrischend, weiter so, ich sagte ja, auch ohne mich ein super Podcast. Naja, gut, aber Diskussion vermisse ich trotzdem. Gut, vielen Dank Mo, vielen Dank Ingo, vielen Dank Steve K. und vielen Dank Andreas für eure Kommentare bei Google Plus. Ja. Und wenn auch ihr etwas zu sagen habt darüber oder irgendwie Themenvorschläge habt oder mich was fragen wollt, dann unter Google Plus einfach oben Plus Uncast eingeben in der Suche und schon findet ihr die Seite. Tja. Gut, was haben wir noch? Und zwar der N7-Player ist die App der Woche. Ganz genau, die App der Woche. Das bleibt noch zum Schluss. Der N7-Player, ich habe ihn mir heruntergeladen, ist in einer Beta-Testphase gerade. Der verspricht einen schönen Equalizer und der ist richtig gut. Ja. Macht richtig Laune mit diesem Equalizer, kann man richtig noch ein bisschen Bass rausholen aus dem Handy. Macht sich auf dem Kopfhörer sehr bemerkbar, macht sich nicht bemerkbar, wenn man das Auto angeschlossen hat, an eine vernünftige Anlage, da macht man am besten den Equalizer dann auch wieder aus. Die Darstellung von den einzelnen Interpreten und Alben, ja, ist sehr schön gelungen. Das ist auch ein ganz neuer Ansatz, ist allerdings oftmals nicht richtig sinnvoll, wenn man Alben hat, die keine Coverart haben. Also damit kann man oftmals nichts anfangen. Ja. Braucht man also ein Coverart, ansonsten ist das Reinscrollen, bringt dann überhaupt nichts, weil man einfach nur Bilder sieht ohne irgendwelche Bezeichnung. Ja. Also du weißt mal gar nicht, was das sich dahinter verbirgt, hinter diesem Icon. Ansonsten ist es schön, die Übersicht ist auch gut, aber leider nicht sehr sinnvoll, wie gesagt. Was man machen kann, man kann hier in eine Alternativansicht wechseln. Ja. Es sind jede Menge Symbole, die Bedienung ist etwas umständlich und verwirrend am Anfang. Man muss sich da wirklich erst daran gewöhnen. Man kann so noch alternative Ansichten, die mehr so das Herkömmliche machen oder anzeigen, ansehen. Und das muss man auch machen. Also wie gesagt, diese Ansicht, diese neue ist zwar schön gemacht, aber es ist einfach nicht, es geht einfach nicht, ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Am besten schaut es euch mal an. Das sieht erstmal sehr schön und sehr interessant aus, aber dann stellt sich schnell heraus, wenn ihr ein Lied sucht, dass man damit eigentlich nichts anfangen kann. Ja. Gut gemeint, aber ja. Gut, die weiteren Funktionen sind eigentlich klar, wie gesagt, der Equalizer. Leider gibt es keine Möglichkeit, die Google Music mit einzubinden. Also das heißt, wenn ihr einen Cloud-Dienst in Google Music habt, dann könnt ihr zumindest im Moment das nicht abspielen. Die Musik muss auf dem Gerät sein, wobei wir wieder dann eben bei dem Problem wären, was ich vorhin angesprochen habe mit der SD-Karte. Also ich persönlich kann auf das Google Music nicht verzichten. Die Bedienung ist im Prinzip auch nur dann sinnvoll, wenn ich das so einstelle, dass es wie Google Music aussieht. Von daher ist es also auch diese neue Oberfläche nicht sehr sinnvoll. Der Equalizer ist sehr gut. Komischerweise, ich habe auch im Google Music App so einen Equalizer entdeckt. Der zeigt aber bei mir gar keine Reaktion. Keine Ahnung, was es soll. Der bei dem N7-Player, der zeigt jedenfalls Reaktionen und das ist einer der großen Vorteile, würde ich dann mal sagen, dass der eben über den Kopfhörer satten Sound rausgibt dann. Also, das war's dann für heute mit dem Uncast. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Antworten sucht oder Themenvorschläge habt, Kritik oder Lob, immer her damit. Findet den Uncast auf Google Plus unter Uncast, einfach Plus Uncast angeben, wie vorhin schon gesagt, in der Suche. Oder Twitter at Androidcast, Entschuldigung, ei, jetzt habe ich schon einen toten Hals. Bei Facebook, mache ich eigentlich nicht mehr viel, ja. Uncast@thenetcast.com Das ist die Mailadresse und die ganzen Beschreibungen, Links zur Sendung etc. findet ihr unter ancast.net/cast.com. Und wenn ihr jetzt krampfhaft die Videodatei sucht, gibt es nicht mehr. Kein Video mehr, weil es wurde sehr, sehr selten genutzt. Ich werde aber von Zeit zu Zeit mal Videos machen, dort was sinnvoll ist, zum Beispiel von Apps und so weiter und so weiter. Ja. Und oder auch Bildbeiträge eventuell. Und die werde ich dann verlinken in diesem Begleittext auf ancast.netcast.com. Immer auf die Mehrzahl achten. Damit tschüss, bleibt gesund, eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Ciao. World.